Den Text dieses Appells von Friedelind Wagner hatte Erika Mann, die Tochter von Thomas Mann, geschrieben. Sie hatte vorher schon für die BBC in London gearbeitet. Anfang 1942 stellte sie sich, neben ihren Vortragsreisen durch die USA, in den Dienst des Office of War Information und damit der amerikanischen Kriegspropaganda. Für kurze Zeit führte sie den Titel eines Coordinator of Information. Allerdings konnte sie ihre politischen Vorstellungen nicht umsetzen und gab bald schon wieder auf. Sie habe immer wieder beklagt, so der Biograf der Familie Mann, Tillmann Lahme, das Land tue zu wenig gegen die Unterwanderung durch seine Feinde. Damit waren die NS-Sympathisanten in den USA gemeint, wegen denen schon Ernst Josef Aufricht aufgegeben hatte. Auf ihren Text für Friedelind Wagner war sie allerdings stolz, wie sie am 15. Februar 1942 an ihren Vater schrieb. Die kleine Friedelind, ein braves und zum Äußersten entschlossenes Ding, habe sich, so Erika Mann, dazu hergegeben, an Großvatis 59. Geburtstag für uns tätig zu sein. So habe ich denn ein wonnig Stückchen hingelegt für Friedelind, die unter schwellenden Tannhäuserklängen ein äußerst angenehmes Stimmchen hören ließ. Die Darbietung, wiewohl unwahrhaftig, war hübscher als Shakespeare, da wahrhaftig gemacht, von Seiten des lieben Wagnerblutes, das sein Shawl, ein buntes Tuch aus Triebschen und bestem Material um den Hals trug, und dürfte den Tieren zu gehörigem Verdruss gereicht haben. I was very pleased. In der Tat war Goebbels wenig erfreut über den Auftritt der Wagner-Enkelin. Schon 4 Tage nach der Sendung schreibt Eva Rieger in ihrer Friedelind-Wagner-Biografie, habe ein hoher Beamter des Propagandaministeriums Winifred Wagner mit dem Text konfrontiert. Aber die enge Verbindung zu Hitler bewirkte, dass die Sendung der emigrierten Tochter keine Folgen für die Familie hatte. Friedelind Wagner äußerte sich 1953 in New York in einem Gespräch mit David Berger vom Hessischen Rundfunk über den Grund für ihre Emigration in die USA. Wie Sie wissen, bin ich die Tochter von Siegfried und Winifred Wagner und in Bayreuth geboren und aufgewachsen. Und ich bin seit dem Jahr 37 aus Deutschland raus. Und das brauche ich ja drüben niemandem zu sagen, wie enge die Freundschaft meines Hauses mit Hitler war. Und da ich damals keine Wahl hatte, es war entweder Hitler oder ich im Hause und es leichter war, dass ich gehe, bin ich gegangen. Und ich war 38 nochmal zu Besuch da und seitdem war ich nie mehr drüben. Ich habe seitdem in England gelebt, in Frankreich, in der Schweiz, dann wieder in England und dann 41 brachte mich Toscanini dann hierher, nach Amerika. Nicht weniger peinlich für Goebbels als der Auftritt von Friedelind Wagner in der Stimme Amerikas dürfte die Sendung von Egon Hanfstengel gewesen sein, der nur 2 Monate später zu den deutschen Hörern sprach. Er war der Sohn von Ernst Hanfstengel, einem der wichtigsten Förderer von Adolf Hitler. Zwar war Ernst Hanfstengel unterdessen in Ungnade gefallen und lebte in den USA, aber im Propagandaministerium sah man es nicht gern, wenn bekannte Namen, die in enger Verbindung zu Hitler standen, in ausländischen Radioprogrammen auftauchten. Sein Sohn Egon, dessen Patenonkel Hitler war, diente in der amerikanischen Armee und schildert in seiner Sendung, wie frei er in den Vereinigten Staaten leben konnte. Ich selbst war noch vor kurzen Jahren Gefolgschaftsführer in der Hitlerjugend. Heute bin ich ein Soldat in der Armee der Vereinigten Staaten. Und als amerikanischer Bürger und Soldat habe ich allen Grund in der Welt, glücklich und stolz zu sein. Denn in diesem großen Lande scheint noch die Sonne. Freudige, sorglose Kinder gehen ihren Spielen nach. Und der kalte Schweiß der Angst ist dem Volke unbekannt. Als Bürger habe ich das Recht und die Gelegenheit, lebensfreudig zu sein. Als Soldat wird mir die Genugtuung zu wissen, dass ich als freier Mann für die Aufrechterhaltung dieser edlen Werte kämpfen kann. Es ist hier so ganz anders als in Deutschland.